Ja, Moment. Vielen Dank. Wir sind schon etwas außer Atem, aber es geht immer weiter und immer weiter. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Situation kennt. Ihr geht nachts durch die Straße. Ich habe aber gar nichts gesagt, Moment. Also ihr müsst euch vorstellen, stellt euch mal vor. Ihr geht jetzt abends, es ist 2, 3 Uhr nachts, geht hier raus und kommt auf die Straße und seht eine dunkle Gestalt an der Straße vorbei. Und diese dunkle Gestalt konntet ihr gerade noch sehen. Der hat so im Vorbeigehen, hat er was unter der Jacke verborgen. Was ist denn das bloß gewesen? Und was seht ihr, als sei ihr ein paar Meter weiter an eine große, schöne, graue Betonmauer kommt? Eine Karikatur. Ihr denkt, was ist das denn? Das sieht ja aus wie was zu essen. Ob das genießbar ist? Es war kein Apfel, es war keine Traube, es war auch keine Apfelsine. Es war eine Birne. Der Traumspray hat wieder zugeschlagen!